Bei uns sind 32 Milliarden Fotos durchgelaufen. Wir haben 100 Millionen Menschen identifiziert. Bisher hat sich noch keiner über fehlenden Datenschutz beklagt. Das macht mir in der Tat Angst. Das Monster, vor dem man sich fürchten muss, ist eben die totale Überwachung. Und ich denke, wir müssen sehr wachsam sein, solche Exzesse zu verhindern. Jede Person hat das Recht zu entscheiden, was mit ihrem Gesicht passiert und wer es wofür nutzt. Mein Gesicht gehört mir und nicht dem Staat. Die Gesichtserkennung wird für eine große Diskussion sorgen im Bereich Datenschutz. Das Ende der Anonymität. Gesichtsscanner sind bald überall. Eine Sendung von Andreas Hein. Eine Fußball-Europameisterschaft ohne prügelnde Hooligans, verhindert durch Überwachungskameras, die mit Gesichtserkennung arbeiten. In einem polnischen Fußballstadion hätte dazu im Juni ein erster großer Testlauf stattfinden sollen. Denn ein umstrittenes EU-Forschungsprojekt will diese Art von Überwachungstechnik ausbauen. Ende April allerdings stieg das polnische Innenministerium aus. Datenschützer erheben ohnehin Einwände, weil nicht nur verdächtige Gewalttäter, sondern jeder friedliche Fan am Stadioneingang erfasst würde. Abseits dieser Diskussion aber ist die automatische Gesichtserkennung bereits ein Millionengeschäft. In Smartphones, in Social Networks oder beim Fernseher der Zukunft soll kein Gesicht mehr unerkannt bleiben. Edgar Wagner, oberster Datenschützer in Rheinland-Pfalz, geht davon aus, dass sich dadurch Alltagssituationen entscheidend verändern. Wenn ich im Café sitze und mit meinem Handy jemanden fotografiere, der vielleicht Mitglied bei Facebook ist, dann sagt mir mein Handy dann anschließend sofort, das ist der Karl Müller. Und der kommt jeden Samstag in dieses Café. Und wenn du noch 5 Minuten wartest, wirst du sehen, dass er sich 2 Spiegeleier bestellt und anschließend noch einen Milchkaffee trinkt. Also die Prophezeiungen werden auch möglich aufgrund der unendlichen Zahl von Daten, die man mittlerweile gespeichert hat. Die Gefahr der Überwachung und geheimen Identifizierung lauert offensichtlich in kleinen privaten Handys und Kameras und nicht so sehr in öffentlich installierten Geräten. Denn bis jetzt ist das, was Kameras aufzeichnen, die an öffentlichen Plätzen hängen, streng geregelt. Keine offizielle Bahnhofskamera, keine Stadion-Videoüberwachung läuft, ohne dass Wagners Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Aber die Technik, die Bildinhalte erkennt und identifiziert, entwickelt sich schnell. Wagner ahnt, dass automatische Gesichtserkennung bald in vielen Bereichen eine Rolle spielen wird. Das, was bisher also möglich war, dass man relativ anonym durch den Alltag gehen konnte, das wird in der Zukunft nicht mehr möglich sein. Man wird sozusagen ein Stück weit gläsern. Diese Form der Überwachung soll verhindern, dass beispielsweise Ladendiebe unerkannt durchs Einkaufszentrum verschwinden. Ob so etwas erlaubt sein darf, entscheidet Edgar Wagner von Fall zu Fall. Es geht immer um das richtige Maß. Wenn es bei bestimmten Anlässen und auf bestimmte Örtlichkeiten begrenzt zur Verfolgung bestimmter Zwecke notwendig ist, dann haben die Datenschutzbeauftragten auch nichts dagegen. Wenn es dann aber dazu führt, dass nicht nur der Stadionbereich, sondern die halbe Stadt Video überwacht werden und nicht nur die Fans, sondern jeder, der da mal vorbeigeht, dann ist man eben ein paar Schritte zu weit gegangen. Als im Februar der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Lorenz Cafier, den Vorschlag machte, Gesichtsscanner am Eingang von Fußballstadien zu installieren, kam vom Deutschen Fußballbund und der Polizeigewerkschaft sofort Protest. Kurz nachdem sich schon Sprecher von Fanprojekten deutlich dagegen ausgesprochen hatten. Auch Professor Rainer Spiegelhagen vom KIT in Karlsruhe hat den Gegenwind von Fußballfanprojekten zu spüren bekommen. Mit Rundmails hatten sie viele Fußballfans gegen ihn aufgebracht. Seit Jahren forscht Stiefelhagen daran, wie Computer und Kameras am besten Menschen im Vorbeilaufen erkennen können. Gewaltbereite Fans schon vor dem Stadion abzufangen, genau darum geht es Stiefelhagen. Für die Weiterentwicklung von Gesichtserkennungsverfahren ist es einfach sehr wichtig, dass wir auch Datenmaterial zur Verfügung haben aus entsprechend schwierigen Anwendungen, das heißt im Außenbereich mit Beleuchtungsänderungen und eben auch mit Überdeckungen bei vielen Menschen. Also wenn man solche technischen Verfahren entwickeln möchte, dann ist es wichtig, auch entsprechendes Datenmaterial zu bekommen. Und hierfür hatten wir ein Experiment geplant oder eine Datensammlung, bei dem einige Probanden in einem Stadion mit hätten aufgezeichnet werden sollen. Alles war bereits programmiert. Die Probanden standen bereit. Sie sollten sich unter die Menge mischen beim DFB-Pokalspiel des Karlsruher SC im Wildparkstadion. Kameras sollten diese Testpersonen dann in großen Menschentrauben identifizieren. Doch als Fußballfans davon erfuhren, protestierten sie. Das sei doch nur der Beginn eines Überwachungsnetzes. Stiefelhagen brach den Test ab. Aus seinem ersten Check auf Alltagstauglichkeit seiner Kameras wurde nichts. Dabei verspricht sich der Informatiker viel von dieser Technik, nicht nur in Fußballstadien. Im Falle von Fahndungsanwendungen bei Straftaten könnte so ein technisches System einfach Beamte bei der Durchsicht von großen Datenbeständen unterstützen. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung als Assistent für Ermittler. Das könnte eine Methode sein, um Ladendiebe nicht mehr in der Menge abtauchen lassen zu müssen oder Hausverbote wirksam durchzusetzen. Ja, das wäre auch möglich. Also wenn man entsprechendes Bild- oder Videomaterial hinterlegt, dann könnte so ein System natürlich auch einen Eingang, sage ich mal, beobachten. Und das könnte zumindest, sage ich mal, Verdachtsfälle einem Menschen also einfach noch anzeigen. Zum Beispiel einem Kaufhausdetektiv. Der könnte auf einem Bildschirm, der die Aufnahmen der Überwachungskameras wiedergibt, eine verdächtige Person verfolgen. Diese wurde zuvor automatisch mit grünen Punkten markiert. Wenn diese Person einen beliebigen Namen zugewiesen bekommt, wird sie ab sofort immer dann gekennzeichnet, sobald sie wieder ins Bild kommt. In der Vergangenheit gab es immer wieder kritische Situationen, die eine solche Technik hätte entschärfen können. Zum Beispiel, als der Flughafen München für Stunden lahmgelegt war, weil ein Mann aufwendig gesucht werden musste. Es ist auch möglich, nach bestimmten Gesichtern in Kameranetzwerken zu suchen. Ich nenne da ganz gerne dieses Beispiel. Am Flughafen München gab es vor einiger Zeit mal einen Vorfall, dass eine Person vermeintlich geflüchtet ist, als der Laptop hätte kontrolliert werden sollen. Und dann wurde der Flughafen für mehrere Stunden gesperrt, einfach bis die Person wiedergefunden wurde. Hier hätte man mit einer technischen Unterstützung diese Suche, denke ich, mit Sicherheit beschleunigen können. Trotzdem kann diese Technik nicht mehr als Alarm zuschlagen und so allenfalls die Polizei unterstützen. Mehr nicht. Um eindeutig Personen zu identifizieren, reichen einfache Kameras nicht aus. Deshalb arbeiten Identifikationsspezialisten an 3D-Technik. Im Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt erforscht Dr. Alexander Nuak Gesichtserkennung für Bereiche, in denen der Computer nicht irren darf. Bei der Grenzkontrolle zum Beispiel. Wir arbeiten auch daran, in automatischen Grenzkontrollsystemen, die ja derzeit gebaut werden, und Versuche gibt es ja auch in Frankfurt. Wir sind dabei, die 3D-Gesichtserkennung da mit hineinzubringen. Nuak demonstriert die Schwächen einer noch viel verbreiteten Videozugangskontrolle, die Gesichter lediglich zweidimensional aufnimmt. Eine simple Kamera, kaum größer als eine Webcam, angeschlossen an einen Computer. Er schiebt sich ein kopfgroßes Foto genau vor sein Gesicht. Wir halten dieses Bild nun vor und wir sehen mit 78% Wahrscheinlichkeit identifiziert dieses System diesen ehemaligen Mitarbeiter. Jetzt können wir sagen, na gut, das ist ja auch ein qualitativ sehr hochwertiges Bild, aber das geht auch mit qualitativ niedrigwertigen Bildern, wie zum Beispiel diesem Schwarz-Weiß-Ausdruck. Auch hier sehen wir, dass wir zu 76% sogar als derjenige erkannt werden, der auf diesem Bild ist. Und das macht natürlich Angst und das entspricht nicht einer Sicherheit, die wir haben wollen. Für viele Anwendungsbereiche ist diese Art von Technik dennoch völlig ausreichend. Das taugt, um eine ungefähre Ahnung zu haben, wer ist denn im Haus oder im Raum. Wenn es kritische Leute sind, könnte ich da eine Warnung ausgeben. Aber es ist ein System, wo eine Person immer nachprüfen muss, ob die Ergebnisse denn eigentlich stimmen. Solche Defizite haben Nuak und sein Fraunhofer-Team dahin gebracht, wo er jetzt steht. Vor einem neuartigen dreidimensionalen Gesichtsscanner. Zwei Kameras, wie ein Augenpaar nebeneinander montiert, gleiten auf einer senkrechten Schiene auf Position. Das hat mehrere Vorteile. Da die 3D-Gesichtserkennung aus der Vermessungstechnik kommt, kann ich Aussagen darüber treffen, ob ein Kopf groß ist oder klein ist. Bei 2D-Gesichtserkennung geht das nicht. Ich kann nie sagen, ist der Kopf groß, weil er nah an der Kamera war, oder ist er groß, weil er groß ist. Außerdem gilt 3D-Technik als fälschungssicher. Wer eine 3D-Gesichtserkennung überlisten will, müsste schon ein Modell des entsprechenden Kopfes mit sich herumtragen. Aber Grenzen hat auch dieses System. Sonnenbrillen und Bärte. Das ist aktuelles Forschungsthema, ein kritischer Punkt, Sonnenbrillen sowieso. Bei Brillen kommen wir langsam auf einen grünen Zweig, aber Sonnenbrillen sind natürlich ein Problem. Das heißt, kann man 3D-Gesichtserkennungssysteme im arabischen Raum einsetzen? Ist kritisch. Auch Bärte sind natürlich kritisch, obwohl wir mit dem System, das wir hier betreiben, Regionen im Gesicht untersuchen, die sehr stabil sind. Und da gehört gerade dieser Wangenbereich oder Kinnbereich nicht unbedingt dazu, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Wangenknochenbereich, auf den Augenbereich, auf den Stirnbereich, weshalb eben Sonnenbrillen für uns ein viel größeres Problem sind als Bärte. Menschen können andere Menschen selbst dann erkennen, wenn sie Sonnenbrillen tragen oder sich einen Bart haben wachsen lassen. Menschen erkennen, Computer messen und vergleichen Messdaten. Wie kann ein Computer so treffsicher werden wie ein Mensch? Mit dieser Forschungsfrage hat sich der inzwischen emeritierte Professor Christoph von der Malsburg viele Jahre gequält. Als Neuroinformatiker genauso wie als Unternehmer. Es wird seit 50 Jahren versucht, den Computern das Sehen beizubringen. Und man muss sagen, es waren 50 Jahre Frust. Es gibt seit einiger Zeit erhebliche Fortschritte. Manche Spötter sagen, diese Fortschritte liegen nur daran, dass wir jetzt größere Rechenleistungen haben. Wir haben ja in der Tat Rechenleistungen, jedenfalls in Großrechnern, die an die von dem Gehirn langsam rankommen, von dem menschlichen Gehirn. Es gibt große technische Fortschritte, insbesondere auch auf der Ebene der Sensoren, der Kameras, der Verarbeitungsleistung, der Speicherleistung. Aber vom Sehen im engeren Sinne, im menschlichen Sinne, kann man immer noch nicht sprechen. Von der Malsburgs Frust auf diesem Gebiet ist nachvollziehbar. Er wollte das komplexe System des menschlichen Gehirns verstehen, damit Computer es nachahmen können. So, dass sie das Einzigartige einer Situation erkennen. Bei der öffentlichen Überwachung geht es darum, zu sehen, ob irgendwas Ungewöhnliches passiert, ob irgendein Stau ist, wenn es um Straßen geht oder Menschenansammlungen oder ungewöhnliche Dinge. Und im Extremfall natürlich sowas wie, was es noch nicht gibt, aber was angestrebt wird, dass man durch Kameras einzelne Menschen aus der Menge rauserkennt oder einzelne Vorgänge, so wie Diebstahl im Kaufhaus. Das Potenzial für Computerkameras, die nicht nur aufzeichnen und auswerten, sondern auch begreifen, ähnlich wie ein Mensch es tut, ist riesig. Aber bisher ist nur wenig davon Realität. In Las Vegas erkennen Werbedisplays Alter und Geschlecht des Betrachters und zeigen auf ihn zugeschnittene Anzeigen. Das neueste Smartphone des Elektronikkonzerns Samsung schaltet sich ein, sobald der Besitzer ins Sichtfeld des Handys gerät. Andere Erkennungssysteme, die in Parkhäusern eingesetzt werden, öffnen die Schranke, wenn sich ein Auto mit dem richtigen Nummernschild nähert. Einige Autofirmen sind fähig, mit ihren Systemen Verkehrsschilder zu lesen. Und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, war, dass sie Größenordnung 30.000 verschiedene Bilder, die mit der Hand aufgenommen worden sind, gesammelt haben, identifiziert haben, also dazu geschrieben haben, welches Verkehrsschild es ist. Und auf dieser Basis konnten sie dann das System lernen lassen. Wenn es aber um sowas geht wie eine Kreuzung zu entziffern, wer kann hier wo langfahren, was darf jeder Einzelne tun, hat er jetzt noch vor, über die Kreuzung zu gehen oder nicht, dann wird es mit diesem Lernen sehr viel komplizierter oder läuft es im Augenblick überhaupt noch nicht. Überall dort, wo sich ein Gesicht nicht freiwillig frontal in die Kamera dreht oder es eine große Menschenansammlung zu analysieren gilt, wie in einem Bahnhof, kommen Computer an ihre Grenzen. Das musste auch von der Malsburg einsehen. Seine Firma war beteiligt, als das Bundeskriminalamt 2007 ein System testen wollte, mit dem sich einzelne Menschen in einer großen Menge identifizieren lassen. Das Testgelände? Der Mainzer Hauptbahnhof. 20.000 Menschen bewegen sich jeden Tag über die Rolltreppen. Es gab 200 dort registrierte Freiwillige und die Gesichtserkenner mussten versuchen auch das mitzukriegen, dass also nun diese Person hier vorbeikam. Und die Firma, die ich mal mit aufgebaut hat, hat mit etwas über 60%iger Wahrscheinlichkeit diese Menschen auch identifizieren, also registrieren können. Es war aber so, dass 0,1% False Positives, also falsche Identifizierungen, vorkamen. Und bei der Zahl von Menschen, die da täglich vorbeikommen, hätte das bedeutet, dass man also sowas wie 30 Leute am Tag verdächtigt, dass sie einer von den gesuchten Personen sind. Verdächtige oder Vermisste aus einer Gruppe heraus zu erkennen. Ob so etwas mit Kameras und Computern funktioniert, wollte das Bundeskriminalamt wissen. Am Ende wurde von weiteren Testreihen abgesehen und ein Einsatz dieser Gesichtserkennungssysteme bei der Polizei abgeblasen. Das Bundeskriminalamt hat diesen Versuch in Auftrag gegeben, hat nachher gesagt, die Technik sei noch nicht so weit. Also über diese Aussage kann man sich streiten. Es ist schon ganz respektabel, mit 60%iger Wahrscheinlichkeit Menschen zu erkennen. Aber es ist einfach impraktikabel, damit was anzufangen. Da müsste man also eine Polizeitruppe haben, die jedes Mal ausrückt, wenn der Alarm anschlägt und dann diese vielen 30 Leute am Tag befragt, wer sie nun wirklich sind. Dann würde das zu großem Widerstand führen. Bei polizeilicher Ermittlungsarbeit kann Gesichtserkennung allenfalls ein Helfer sein. Das große Geschäft aber wird Gesichtserkennung im zivilen Bereich. Im Silicon Valley in Kalifornien liegen wissenschaftliche Forschung und das Millionengeschäft mit Gesichtserkennung so nah beieinander wie nirgend sonst. Es begann an der Stanford-Universität in den 60er Jahren. Doch die ersten Versuche, das Computergesichter erkennen, scheiterten schnell. Beispielsweise an unterschiedlichen Lichtverhältnissen oder der Kopfposition. Solche Probleme will Informatiker Huizong Chen an der Stanford-Universität heute in den Griff bekommen. Er arbeitet in einem kleinen, unspektakulären Raum ohne Fenster, den er sich mit 4 anderen Forschern teilt. Die meiste Zeit ist sein Blick auf Gesichtsfotos auf dem Computerbildschirm gerichtet. Den Gesichtern und den Hintergründen weist er verschiedene Algorithmen und Rechenprozesse zu. Mein Forschungsinteresse richtet sich auf Gesichtserkennung, die das Umfeld mit einbezieht. Zum Beispiel Kleidung. Also wenn die Kleidung einer Person gleich noch mit berücksichtigt wird, verbessert sich das Ergebnis ziemlich deutlich. Indem wir also die Zusammengehörigkeit von Kleidung und Gesicht erforschen, können wir der Treffgenauigkeit von Gesichtserkennung noch einen richtigen Schub geben. Ein Problem konnte auch er nicht lösen. Computer so erkennen zu lassen, wie es Menschen tun. In Computer Science Area, Forscher in den Bereichen Computer- und Neurowissenschaften arbeiten sehr intensiv daran, um herauszufinden, wie Menschen Objekte erfassen. Unsere Forschung kann etwas dazu beitragen und ich sehe da eine große Zukunft, nicht nur für Gesichtserkennung, sondern auch für Objekterkennung. Seinen Forschungserfolg sieht er ambivalent. Denn Huizong Chen weiß, je besser und zuverlässiger seine Gesichtserkennung funktioniert, desto größer ist die Gefahr, dass sie missbraucht wird. Und sie zum Beispiel dann eingesetzt wird, wenn die betroffene Person davon nichts mitbekommt. Immer noch bin ich davon überzeugt, dass das Gesicht ausschließlich der eigenen Person gehört. Technologie kann Dinge verbessern, aber nur, wenn wir sorgfältig damit umgehen. Wie lange wird es noch möglich sein, selbst in der Hand zu haben, was mit dem eigenen Gesicht passiert? Darauf haben die Forscher keine Antwort. In einigen privaten Anwendungen hat automatische Gesichtserkennung bereits Einzug gehalten. In Smartphones und in Fotoprogrammen. Aber selbst junge Leute zögern, sie auch zu benutzen. Gesichtserkennung nur bei der Kamera habe ich das bisher gehabt. Facebook hat auch diese Gesichtserkennung jetzt drin. Das heißt, wenn du ein Foto hochlädst, erkennt das ist der Freund und das ist der und das ist jener. Er hat natürlich auch viele Vorteile, dass man vielleicht gleich, wenn man von jemandem ein Foto sieht, weitere Fotos findet oder so. Ich würde es weniger benutzen auch. Also ich finde es nicht gut, weil ich finde, da geht noch näher an die Privatsphäre dran. Ich finde es ganz schrecklich so und ich bin da sehr vorsichtig mit Datenschutz, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit kommerziell belästigt zu werden und irgendwelche Werbung zu kriegen oder auch gestalkt zu werden. Das kann ja auch gefährlich sein. Ich kenne es nur von der Fotokamera meines Vaters, in der er meinen Namen eingespeichert hat. Und jedes Mal, wenn er ein Foto von mir macht, sagt er, da ist die und die Person drauf. Und das gefällt mir nicht. Wie sieht es aus, das Geschäft mit der Gesichtserkennung im Alltag, von dem sich Unternehmen Millionen versprechen? Nur wenige Kilometer von der Stanford-Universität entfernt, in Palo Alto, hat das Start-up-Unternehmen Viewdle seinen Sitz. Hier werden beispielsweise Apps für Smartphones entwickelt. John Romley von Viewdle erklärt, wie die Anwendung namens Social Camera funktioniert. Du machst ein Foto und wir identifizieren, das ist dein Freund John. Dann kannst du das bestätigen und zu allen möglichen Social Networks hochladen, und zwar gleichzeitig. Viewdles Büro liegt in Nachbarschaft zu Google und Facebook. Auch diese Internetriesen arbeiten an kommerzieller Nutzung von Gesichtserkennung. Bisher standen sie für Interviews nicht zur Verfügung. Möglicherweise wollen sie die Diskussion darum vermeiden, ob auch fremde Menschen identifiziert werden können. Dafür findet Gesichtserkennungsspezialist Alexander Nuak vom Fraunhofer-Institut in Darmstadt klare Worte. Technisch ist es möglich. Dazu bekennt sich Google mittlerweile auch offen. Sie bringen dieses System nur nicht am Markt, weil sie doch noch Moral haben, was ja beruhigend ist. Die Frage ist nur, wie lange noch? Facebook beantwortet Interviewanfragen per Mail mit Verweisen auf verschiedene Regelungen in seinen Benutzerbedingungen. Facebooks Entwicklungschef Doug Purdy wiegelte auf einer Konferenz im Silicon Valley ein Interview ab. Oh, ich würde gern antworten, aber ich will mich nicht in Schwierigkeiten bringen. Was immer das heißt. Lediglich Facebook-Manager Jonathan Madis deutete kurz an, dass sich die Zukunft von Facebook, egal ob im Bereich Gesichtserkennung oder anderen Bereichen, vor allem unterwegs und vom Smartphone aus abspielen wird. Vor kurzem haben wir unsere mobile Plattform vorgestellt. Und die mobile Version von Facebook soll das Zentrum für alle Anwendungen werden. Damit können Entwickler neue Kunden finden in dem viralen Umfeld von Facebook, wo jeder mit jedem verknüpft ist. Ausgerechnet Facebook, der Konzern, der davon lebt, dass Menschen etwas mitteilen und teilen, teilt selbst so wenig mit. Was bleibt, ist also das Wort des europäischen Facebook-Lobbyisten Richard Allen. Er versicherte im vergangenen Herbst bei einer Anhörung im Bundestag zum Thema Datensicherheit Folgendes. Tagging, also das Gesichtserkennen bei Facebook, passiere nicht automatisch, sondern auch in Zukunft nur, wenn die Betreffenden zugestimmt hätten. Es geht hier nicht um Auto-Tagging. Was Facebook umgesetzt hat, das ist eine sehr begrenzte Nutzung der Gesichtserkennungstechnologie, die genutzt wird, um Tags ausschließlich zwischen Freunden vorzuschlagen. Das Geschäft mit Freunden könnte sich lohnen. Deshalb investieren Internetriesen Millionen in kleine, pfiffige Unternehmen, um die dazu nötige Technik voranzubringen. Apple kaufte die schwedischen Gesichtserkennungsspezialisten Polarose. Experten schätzen, für weit mehr als 20 Millionen US-Dollar. Google hat schon vor Jahren eine Firma übernommen, die sich auf diese Technik spezialisiert hat. Auch die russische Suchmaschine Yandex hat mehr als 4 Millionen Dollar in ein Start-up gepumpt. Es heißt Face.com mit Sitz in Tel Aviv und wurde von Gil Hirsch gegründet. When you're making money, you will come to us usually. Wer Geld mit Gesichtserkennung verdienen will, kommt zu uns. Dann können wir maßgeschneiderte Anwendungen programmieren. Aber zunächst wollen wir unsere Technik mal möglichst vielen Entwicklern und Startups kostenlos zur Verfügung stellen. 38 Milliarden, das ist die aktuelle Anzahl der Gesichtsbilder, die bereits über die Server von Facecom geschleust wurden. In jeder Minute kommen 40.000 neue dazu. Facecom entwickelt Anwendungen, die Gesichter bearbeiten. Wir haben zum Beispiel den Fotofinder herausgebracht. Der hilft dir, Fotos von dir und deinen Freunden im Netzwerk zu finden. Das war ein großer Erfolg, weil jeder wissen wollte, auf welchen Fotos, an die ich schon gar nicht mehr gedacht habe, bin ich drauf. Du lädst Fotos oder einen ganzen Ordner hoch und wir weisen automatisch Namen zu oder schlagen Namen vor. Dann kannst du sie gleich zu Facebook hochladen. Besonders raffiniert an Facecom, das, was hier entwickelt wird, steckt auch in vielen Programmen fremder Anbieter. 25.000 Entwickler auf der ganzen Welt nutzen den Service von Facecom für ihre eigenen Miniprogramme. Das eine macht aus schmalen Gesichtern dicke, fette. Das andere klebt lustige Bärte ins Gesicht. Immer geht es um Gesichter. Und immer wandern diese Gesichter im Hintergrund über die Server von Facecom. Unser Service kann übers Internet von überall genutzt werden. Wir sind so etwas wie ein Gesichtserkennungsversorger. Andere bieten Strom an. Wir bieten eben Gesichtserkennung an. Warum Gesichtserkennung ein Millionen-Dollar-Markt ist, zeigt ein weiteres Beispiel von Facecom. Coca-Cola hatte sich für ein Musikfestival eine besondere Marketingaktion ausgedacht. Alle Besucher des Festivals konnten sich per Foto registrieren und automatisch landeten die Schnappschüsse auf der eigenen Facebook-Seite. Jeder musste einfach irgendwo in eine der Fotosäulen auf dem Festivalgelände gucken. Vor Ort waren immer riesige Schlangen junger Leute vor den Säulen, um Fotos zu machen und den Gefällt-mir-Knopf zu drücken. Das beweist ja, was für eine großartige Idee das war, weil es so einfach ist. Die haben denen die Bude eingerannt, um mitzumachen. Coca-Cola hat damit seine potenziellen Kunden nicht nur unterhalten, sondern auch gleichzeitig kennengelernt. Der Konzern weiß jetzt, wie sie heißen und aussehen. Daten, die für Marketingzwecke wertvoll sind. Die Technik von Facecom kann aber noch mehr. Sie liest in den Gesichtern von Kinobesuchern automatisch die Stimmung ab und misst, wie gut Filme oder Werbung bei den Besuchern ankommen. Nur indem wir in dein Gesicht schauen, können wir herausfinden, bist du männlich oder weiblich, trägst du eine Brille oder nicht und in welcher Stimmung bist du gerade. Wir können sagen, ob du verärgert bist oder überrascht oder ob deine Lippen offen sind oder geschlossen. In den USA werden Schaufenster getestet, in denen verschiedene Werbespots angeschaltet werden, je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann, ein junger Mensch oder ein älterer vor dem Schaufenster steht. Weil gerade der Werbemarkt lukrativ ist, überholen sich Unternehmen gegenseitig, um sich Patente der Gesichtserkennung zu sichern. John Romley von der kalifornischen Firma Viewdle sagt, unsere Patente decken alles ab. Rechenprozesse und Algorithmen, um Gesichter zu erkennen. Sogar auch, um Gesten zu erkennen. Da haben wir eine Menge Patente gesichert. Alles dreht sich ums Gesicht. Ein riesiger Markt für internationale Konzerne entsteht. Und für Behörden bieten sich neue Anwendungsmöglichkeiten. Ein deutscher Gesetzesentwurf, der den Umgang damit regeln soll, wurde zwar 2010 im Bundesinnenministerium ausgearbeitet, aber vorerst nicht umgesetzt. Inzwischen zielen die laufenden Bemühungen des Bundesinnenministers vor allem auf Selbstregulierung der Konzerne ab. Gil Hirsch vom israelischen Startup Facecom verspricht, würden wir jemals unsere gesammelten Gesichtsdaten verkaufen? Nein, das wäre Missbrauch und ein Verstoß. Das wäre gar nicht möglich in unserem Geschäft. Bei uns sind 32 Milliarden Fotos durchgelaufen. Wir haben 100 Millionen Menschen identifiziert. Bisher hat sich noch keiner über fehlenden Datenschutz beklagt. Und die Firma Viewdle, die ebenfalls Smartphone-Anwendungen mit Gesichtserkennung entwickelt, hat sich eilig einen Datenschutzkodex auferlegt. Jede Person hat das Recht zu entscheiden, was mit ihrem Gesicht passiert und wer es wofür nutzt.